Hi, ich bin Alex und ich habe Lyra gesprochen in Geschichten eines Champions. Hallo, ich bin Marvin. Ich habe in Geschichten des Champions Teil 2 Giovanni gesprochen. Mein Name ist Till Schermer und ich habe für dieses Hörspiel die zwei, ich wollte gerade Bookcover sagen, aber die zwei Coverbilder gemacht. Hi, mein Name ist Jana und erneut habe ich das Skript geschrieben, dieses Mal zu Geschichten eines Champions Teil 2. Ja, was verbindet mich mit Pokémon? Also hauptsächlich die Kindheit, würde ich sagen. Also damals war ja Pokémon so das Nonplusultra neben Yu-Gi-Oh! Und anderen lustigen Sachen. Und es war auch die Zeit des Gameboys. Also Pokémon waren schon sehr früh ein Teil irgendwie meines Lebens. Sowohl im Kartenformat als natürlich auch als Spiele. Ich selber habe die Game Edition damals ganz viel gespielt, obwohl ich sie nicht selber hatte. Und als ich dann mein erstes eigenes Spiel richtig habe, das war die Rubin Edition. Und da verbringe ich auch, oder habe ich ganz, ganz viele Stunden mit verbracht und auch wirklich viele, viele gute Erinnerungen verbinde ich damit. Ja, also Pokémon an sich verfolgt mich schon auch von früher bis heute. Natürlich ist die Nostalgie größer als alles andere. Weil das war so damals genau die Zeit, als ich 5, 6 Jahre alt war, als das Ganze hier rübergeschwappt ist, als dann der Game Boy Color rauskam. Mein erstes Spiel dafür war dann die blaue Edition. Das war halt schon hardcore. Also das, so hart bin ich heute auch nicht mehr im Pokémon-Universum drin. Ich weiß, wir waren dann noch, meine Schwester und ich, wir waren einen Tag bei der Arbeit von meinem Vater und er hat dann wirklich alle 150 Pokémon ausgedruckt, diese Pokédex-Einträge dazu. Und meine Schwester hat mir dann alles vorgelesen zu den Pokémon. Also das war so ein bisschen, das waren die Anfänge davon. Und damals war es halt so mysteriös. Oh mein Gott, es sind 150. Nein, es gibt sogar noch ein 151. Vorgelegt oder vorgegeben von meinen Eltern, welches Spiel da reinkommt. War es dann am Ende Pokémon Smaragd gewesen. Und das habe ich wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Also vielleicht nicht so professionell, wie man das vielleicht aus der heutigen Perspektive sich denken würde. Ich bin halt natürlich einfach nur rumgelaufen und habe irgendwelches Zeug gemacht. Ich weiß auch noch, mir wurde das Spiel auch so zweimal geklaut und so. Und ich habe es wiederbekommen und es war super viel Emotionen an diesem Spiel. Und ich habe dieses Spiel auch immer noch hier. Und mittlerweile vor ein paar Jahren, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, ist jetzt endlich die Batterie leer gegangen von dem Spiel. Und dementsprechend, so lange wurde es benutzt und so lange wird es auch immer wieder mal gespielt. Und mit der Zeit, ja, hat man sich halt, ich habe dann den Anime natürlich geschaut, ich habe die Spiele gespielt, aber mit der Zeit wurde es dann halt immer weniger. Aber ab und zu gibt es trotzdem noch so Phasen, wie dann beispielsweise bei Pokémon Go war ich wieder am Start, hatte auch nochmal später, weil früher hatte ich die Pokémon-Karten zwar gesammelt, aber nie das Spiel gespielt. Und ich habe mich eigentlich dann geärgert, weil so, ja, okay, ich hatte ein Kartenspiel und ich habe nie dieses Kartenspiel gespielt. Also hatte ich vor 3 Jahren dann nochmal angefangen, habe ich gesagt, okay, hey, lass uns noch ein paar Karten kaufen und dann probieren wir mal das Spiel aus. Das heißt, ich habe immer wieder so Punkte, wo Pokémon dann doch nochmal wieder ein größeres Thema wird. Also ich denke ja, andere Leute finden an Pokémon ziemlich cool, dass man halt besonders dass es halt sehr viele verschiedene gibt und jeder sich halt so sein Lieblings-Pokémon aussuchen kann. Außerdem gibt es das ja auch schon sehr lange. Es gibt ja den Manga, den Anime und halt schon seit Jahren diese Spiele für Nintendo, Game Boy, keine Ahnung was. Ja, diese Sammelei und das Erkunden, das war eigentlich ziemlich gut auch, ja, zu meinen Interessen so außerhalb der, ich wollte gerade digitalen Welt sagen, aber der, ne, der virtuellen Welt trifft das auf jeden Fall genau meinen Geschmack und demzufolge hat mich das dann noch lang begleitet. Ja, für mich ist es halt größtenteils das Looten und Leveln, also ist so die Kernkompetenzen des Gaming fast, weil ich meine, das Levelsystem ist richtig schön, das Spiel ist cool, diese Vorstellung allein, dass du in diesem Universum bist. Ich meine, welches Kind hat nicht davon geträumt, dass die Welt auf einmal eine Pokémon-Welt sein könnte oder dass man jetzt rausgeht, Raupen fängt und die sich dann mega cool entwickeln und auf einen hören und Freunde werden und so. Ich meine, klar, man hat halt so diese kleine Pixel-Grafik da auf dem Bildschirm, aber wenn man das natürlich auch als Kind so spielt, dann wandert die Fantasie ja eigentlich schon in das Spiel hinein und Man steht dann wirklich in irgendeiner Wüste oder im hohen Gras und nicht nur in ein paar Pixelklecksen. Das ist halt einfach, der Gedanke dahinter ist total cool. Und die Sachen, die du dann trainieren kannst, die ganzen Attacken, die Fähigkeiten, auf was du alles achten musst und natürlich dann auch mit dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, mit den verschiedenen Typen. Das sorgt halt alles irgendwo für Spannung und ein bisschen so für Entdeckerdrang. Man will halt einfach erfahren, was passiert als nächstes, was kann ich hier noch anstellen und gibt sogar noch ein Pokémon, das ich nicht kenne. Ich glaube, es war immer die Verbindung vom Trainersein mit diesen bunterbunten, tollen, faszinierenden, facettenreichen Wesen, die irgendwie, mit denen man so eine Partnerschaft eingegangen ist und gemeinsam ein Abenteuer einfach erlebt hat. Und während man da eigentlich noch so als junger Mensch mit Pokémon-Freunden um die Gegend gezogen ist und dann rausgefunden hat, was das da alles so in dieser Welt mit Mysterien und Verschwörungen auf sich hat. Und ich glaube, es war immer dieses Zusammenspiel aus Trainer-Pokémon-Kombination und diese Freundschaft und dieses Zusammensein. Den Gameboy mit dem besagten Spiel habe ich auch noch und es funktioniert auch noch alles und ist auch eigentlich ganz schön, wie so eine kleine Zeitkapsel, da ab und zu mal reinzugehen und durch seine Speicher zu schauen und zu schauen, was man halt in seiner Kindheit alles so getrieben hat. Ne? Ich fand es tatsächlich krass damals mit den, also die blaue Edition ist bis heute eigentlich meine Lieblingsedition, weil es halt einfach, das war die Zeit so. Ich konnte das noch nicht mal lesen. Ich bin von einem Ort in den nächsten gerannt und habe keine Ahnung gehabt, was ich eigentlich mache. Aber dann halt irgendwann zu entdecken, dass es halt diese Höhlen gibt und dann mit Lavados, Zapdos und Arctos, das war halt ziemlich cool. Und ich fand auch die Fossilien toll. Also ich glaube, ich würde sogar sagen, als Kind war für mich das größte Geheimnis, weil ich habe irgendwann wirklich, ohne irgendwas lesen zu können, so ein Fossil bekommen und wusste nicht, oh mein Gott, was passiert jetzt damit? Und dann kam da Kabuto raus und das fand ich cool. Und dadurch sind halt viele Generationen halt mit Pokémon aufgewachsen und geben das halt sozusagen dann halt auch an ihre Kinder und andere Leute halt weiter, also dass das halt einfach, ja, so in der Gesellschaft sehr verankert ist. Also als Domi mir damals beim ersten Teil gesagt hat, es gibt halt einen Zeichner, der das halt umsetzt, dachte ich so, boah, geil, voll gut, wie professionell du das halt einfach umsetzt. Ja, also die Kunst und die Kindheit zusammen, das, ich glaube, das kann man nicht so auseinanderdröseln und sagen, dass man da von Kunsthandwerk spricht oder von irgendeiner Vision, die man hat, dass einfach Malen ein netter Zeitvertreib vielleicht war, ne? Und man das, glaube ich, als Kind einfach gern gemacht hat. Und es hat so wahnsinnig früh angefangen mit der Malerei und ist auch ziemlich schnell eskaliert. Genau, damals war ich 5 und ich habe damals ein Dinosaurierbild gemalt, wo ich A4-Blatt an A4-Blatt mit Tesafilm aneinander geklebt habe und quasi diese doppelte Fläche quasi als eine Fläche genutzt habe und habe das dann auch immer weitergeführt und etliche A4-Blätter herangeklebt und alles bemalt, sodass dann irgendwann ein 4 Meter langes Dinosaurier, eine 4 Meter lange Dinosaurier-Rolle entstanden ist, die dann auch bei der Kindergalerie eingereicht wurde und da wollten sie mich erst gar nicht haben, weil man irgendwie davon ausgegangen ist, dass das ein 5-Jähriger ja nicht gemalt haben kann. Da haben sich meine Eltern gedacht, dass sie an die Presse gehen müssen und sind dann irgendwie beim Mitteldeutschen Rundfunk, haben die da angefragt und die fanden das so nice und haben dann gleich am nächsten Tag ein Kamerateam hergeschickt, wo die mich dann beim Malen gefilmt haben und ich wusste überhaupt nicht, was da los ist und habe dann einfach irgendwie gesagt, ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht traurig, weil jetzt haben sie es verstanden oder so. Ich habe einfach wirklich gedacht, okay, das, was Dominik hier macht, ist einfach unfassbar krass, wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut er da reinsteckt und wie viel Mühe er da halt auch auf sich nimmt, da halt dann auch Leute zu finden, die sowas machen und die das halt auch gerne und freiwillig machen. Natürlich gab es dann auch meine ersten Annäherungsversuche mit der Ölmalerei und so weiter und habe dann natürlich aber nur rumgekleckst und rumgeschmiert und habe dann nicht irgendwie irgendeine Technik oder so verfolgt, sondern habe einfach drauf losgepinselt. Ich hatte halt das Glück, dass das Gymnasium, auf dem ich war, einen Kunst- und Sportschwerpunkt hat. Unsere Lehrerin ist wirklich eine außerordentlich kompetente und nette und liebe Person und ich habe ihr wirklich sehr viel zu verdanken und ich glaube, sie hat auch so ein bisschen den Künstler aus mir herausgeformt und erstmal so diese ganzen technischen Sachen und dieses Mindset des Ausprobierens und des Freimachen des Geistes, um Ideen aufs Papier zu bringen, das schnell zu tun und dann im Nachhinein sich mehr Mühe zu geben und auch zu verstehen, dass Kunst nicht nur was mit Denken und einem schnellen Hinklären und so zu tun hat, sondern dass es auch Arbeit ist und dass man da ja, glaube ich, auch mit einem gewissen Enthusiasmus rangehen muss, sonst wird man wahrscheinlich nie über einen gewissen Schwellenwert kommen, um quasi auch Routine reinzubekommen und auch loszulassen während der Arbeit und nicht irgendwie verkrampft die ganze Zeit daran zu denken, welche Sachen da gerade schief laufen oder ach Mensch, das sieht da scheiße aus, sondern sich irgendwie von dem Prozess leiten zu lassen und da komplett einzutauchen und Entscheidungen, also künstlerische Entscheidungen eigentlich schon unbewusst zu treffen. Naja, und dann hat er Dominik mir irgendwann mal die ersten Entwürfe gezeigt, hat mir das dann geschickt, okay, hier ist jetzt eine Skizze mit Bleistift und hier, guck mal, wie cool das ist. Und man hat halt auch gemerkt, wie sehr Dominik sich halt selber über diese Artworks halt auch freut. Ja, also ich fand die Idee natürlich ganz, ganz cool. Natürlich auch wahrscheinlich deshalb, weil die Pokémon-Welt ja an sich schon wahnsinnig fantastisch und surreal ist. Und man es quasi so aus dem Spiel herausnimmt oder aus dieser erschaffenen Welt herausnimmt und es wirklich zur Realität macht. Und dann war halt irgendwann das Artwork zum ersten Teil fertig. Ich finde es halt super interessant, dass man halt im ersten Teil, man hat halt die Ruinen und einen weißen bis grauen, ja, Hintergrund. Das wirkt halt alles sehr, sehr kalt. Gerade wenn von den Ruinen, wie wir da auch angefangen haben und diese ganze mysteriöse Geschichte drumherum. Hier war es dann natürlich der Fall, dass man erstmal in die Recherche gegangen ist. Also habe mir auch andere Ruinen und so weiter angeschaut und habe so versucht, erstmal so die wichtigen Punkte zu definieren, die dieses Bild ausmachen sollen. Zum einen diese Kälte, ne, und diese wirklich uralten Steinformationen und dieses Mysterium rundherum und diese Bedrohlichkeit, also all diese Aspekte, die eigentlich für das Bild wichtig waren, die erstmal herauszufinden. Also klar, es ist halt super viel Arbeit, so ein Hörspiel zu schreiben, es ist super viel Arbeit, so ein Hörspiel zu schneiden, Leute zu casten. Aber es ist halt genauso viel Arbeit, so ein Artwork zu machen, weil man muss halt erstmal drüber sprechen, was will man. Man muss Entwürfe machen, Skizzen, überlegen, okay, das funktioniert, das Motiv vielleicht. Dann ging es natürlich auch genauso los, dass man erstmal eine kleine Skizze macht. Und ich gehe da meistens so vor, dass ich eher ein mitteltöniges Papier habe und mit einem weißen und einem schwarzen Stift die Zeichnung anfertige, sodass ich quasi vom Mittelpunkt aus in beide Tonrichtungen gehen kann. Und das mache ich deshalb, weil ich das dann nämlich im nächsten Step genauso machen werde, wenn ich dann auf die Leinwand umwechsle. Es wird halt vorher auch mit einem Mittelton grundiert. Habe dann von dort auch die weißen Töne und die schwarzen Töne getrennt mit Acryl quasi vorgemalt und alles schon so grob, wie ich das eigentlich haben möchte. Und dann hatte ich eigentlich schon das Bild fast fertig, nur war es halt in Graustufen zunächst. Also es gibt auch einen künstlerischen Namen dafür. Man nennt das Grisaille oder, gut, ich kann kein Französisch. Wenn man diese Vormalerei hat und quasi schon mal seine Tonwerte definiert hat, ne? Also die Dunkelheiten und die Helligkeiten. Und dann muss das ja auch noch natürlich auch noch als Ölgemälde dann halt auch umgesetzt werden. da steckt halt auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin und viele Stunden Zeit. Das ist halt nicht zu unterschätzen. Weil klar, man geht dann halt auf die Website, klickt auf das Hörspiel, hört sich das an, vielleicht auch auf Spotify, keine Ahnung, sieht dann halt das Bild und das ist halt dann das Bild, was man dann halt vielleicht die 90 Minuten, die anderthalb Stunden, die das Hörspiel halt dauert, das guckt man sich an und betrachtet halt die ganze Zeit dieses Artwork und hört halt das Hörspiel, ohne halt wirklich vielleicht so zu begreifen, wie viel Arbeit halt auch einfach in diesem Artwork drin steckt. Ich hatte dann halt die fertige Grisaille fertig und bin dann mit verschiedenen Tönen reingegangen, habe mir zunächst so einen Grundton gesucht, welches auch so ein etwas türkises Blau war und habe da quasi erstmal Flächen gesetzt und habe die Farbe dann nochmal etwas abgemischt und bin da nochmal reingegangen, also quasi Schicht für Schicht, bis alles so grob gesetzt war, wie es sein soll. Und dann geht man mit dunklen und hellen Tönen nochmal drauf, um Highlights und Schatten und Details darzustellen. Dadurch, dass die Leinwand jetzt auch nicht so wahnsinnig riesig ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, die kleinen Inkognito-Dinger da in die Säulen reinzumalen. Und da ist es dann auch so gewesen, dass man ein bisschen improvisieren muss. Also da habe ich dann einfach Zahnstocher genommen, um damit Farbe aufzutupfen und dann das so ein bisschen vorsichtig reinzumassieren. Und im zweiten Teil hat man auf dem Artwork den Wald, was ja prinzipiell erstmal eine freundlichere Atmosphäre ist, aber dann hat man halt auch in einem Wald im Hintergrund viele, viele Schatten, viel Dunkelheit und man merkt halt, okay, es ist halt nicht nur ein netter, schöner Wald. In diesem Wald lauern halt auch dunkle Sachen, Gefahr und alles mögliche andere. Da hat man halt ein sehr schönes Spiel mit dem Vorder- und dem Hintergrund hervorgehoben. Das war ja auch das, wo ich gesagt habe, dass meine künstlerische Vision da sehr gut reinpasst. Weil diese Kontrastfindung und dieses etwas schräge, etwas versteckte, gruselige, das ist schon etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise mit dem ich auch gerne rumspiele. Also es muss ja nicht mal sein, dass man wirklich irgendwo ein Gesicht hinmalt oder irgendein Monster hinmalt, sondern indem man einfach nur knorrige, komische Formen findet, die irgendwie komisch aussehen und das Gehirn macht ganz automatisch ein Gesicht daraus. Also das sieht man vor allem, also zumindest ist es bei mir so, dass wenn man wirklich lang genug auf irgendein komisches Muster starrt, beispielsweise in der U-Bahn die ganzen Schuhabdrücke von dem Matsch, die sich zu einer riesigen Textur verbinden, da sieht man hier und da immer mal irgendwie einen Teufel oder irgendwas Komisches. Und dieser Mechanismus, den nehme ich mir natürlich sehr gern zunutze und mache da irgendwelche Formen, die halt so ein bisschen mit der Angst spielen können. Und das ist auch etwas, was ich sehr gern weiter verfeinern würde und irgendwann mal komplett beherrschen würde. Beispielsweise Dalí nannte das die paranoide Methode oder irgendwas mit paranoid. in dem natürlich auch darauf eingegangen wird, dass der Mensch ja eben paranoid ist und in jedem knackenden Geräusch gleich den nächsten Mörder hört oder ja, einfach so Sachen in der Natur oder in der Realität uminterpretiert in etwas Schreckliches. Der intellektuelle Part, also des Recherchierens und Skizzierens und Erhirnens des Motivs, ist eigentlich genau gleich abgelaufen. Das ist alles gleich geblieben. Genauso die allgemeine Technik mit der Grisaille und so weiter ist auch alles gleich geblieben. Das Format ist genauso gleich geblieben. Die Sachen, die sich verändert haben, sind eben solche, dass bei dem zweiten Bild vor allem der Detailreichtum wahnsinnig hoch ist. Also beim anderen hat man natürlich den großen Manko Vegetation, welches so eine Sache für sich ist, weil Vegetation als solches malt man nicht, indem man einzelne Pflanzen malt und sie aneinander reiht, sondern indem man so das große Ganze eines Gebüsches oder einer Wiese, allgemein so einem Unkrautteppich betrachtet. Genauso die Farbgebung beim Holz und so weiter, das sind halt alles Motive, die mit dem ersten Bild gar nichts zu tun haben und die natürlich anders gemalt werden müssen. Hallo? Hallo, Kurt? Bist du da? Ethan! Lyra! Mensch, dich habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wo bist du gewesen? Das könnte ich dich genauso fragen. Oh, und Meryl, auch schön, dich wiederzusehen. Oh, als ich mich das erste Mal gehört habe, das war richtig surreal. Also ich habe erst quasi nochmal im Trailer das erste Mal meine Stimme dann richtig gehört und dann wirklich so im ganzen Großen. Das war schon ganz merkwürdig. Am Anfang war es so richtig, dass ich so immer, wenn meine Stimme kam, so, oh Gott, was ist das? Jetzt rede ich da. Und wie interessant das ist, irgendwie zu sagen, so, das bin irgendwie ich, aber eigentlich ist das, bin ich das halt auch nicht, sondern das ist ein Charakter, das ist Lyra so. Und das war ganz spannend, wie im Laufe des Hörspiels es immer weniger, ich war so, oh, das bin ich, sondern ich immer mehr auch dann den Charakter, den ich gesprochen habe, gehört habe. Das war ganz spannend. Lyra als Charakter ist ein sehr positiver Charakter, sehr naiv, beste Freundin von Ethan natürlich. Aber Lyra ist, das sieht man auch gerade in den Szenen mit Kurt schon ganz am Anfang. Lyra ist sehr positiv, sie geht immer vom Besten aus. Ich glaube, Lyra ist ein sehr lieber Mensch erstmal. Das lieb klingt vielleicht sehr einfach gesprochen, aber ich meine das genauso. Ich glaube, es ist ein sehr liebenswürdiger Mensch, ein Mensch, der auch sehr viel Liebe zu geben hat, sowohl zu ihren Pokémon als auch zu ihren Freunden. Sie ist ein bisschen in so einem freundschaftlichen, neckischen Verhältnis mit Ethan, sagt ihm dann so, ja Mensch, hast du gar keine Zeit mehr für mich, nimmt ihm das aber auch eigentlich nicht wirklich krumm, weil sie ist erstmal froh, dass er da ist. Und alles andere ist erstmal so zweitrangig. Die lebt sehr im Jetzt und Hier und Ethan ist gerade da, alles ist cool. Ja, sehr positiver Mensch. Also für Lyra ist Ethan natürlich ein guter Freund. Sie freut sich immer, wenn er da ist, wenn sie mit ihm Abenteuer erleben kann. Aber sie hat halt auch so ein bisschen Schiss. Also sie braucht das halt jetzt nicht jeden Tag. Ethan ist ja Abenteuer nach Abenteuer nach Abenteuer. Ohne Abenteuer ist Ethan halt nicht vollständig. Der ist nicht glücklich ohne Abenteuer. Und Lyra ist so, okay, jetzt habe ich erstmal mein Abenteuer wieder erlebt. Jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen Piano machen. Jetzt ist erstmal wieder alles gut. Und die eigentlich möchte, dass die Welt ein guter Ort ist, so für alle, die irgendwie darin leben. Und ich glaube, sie hat manchmal, sind ihr die Abenteuer ganz schön groß, aber ich glaube, dass sie halt auch einfach alles für ihre Freunde irgendwie so tun würde und deswegen, wenn dann doch ein Abenteuer kommt, dann ist sie eben natürlich voll dabei und sie möchte immer alles gut machen und immer für Leute da sein. Und deswegen meine ich, ich glaube, sie ist wirklich ein lieber Mensch einfach. Und von Ethans Sicht, wenn man von Ethans Sicht mal auf Lyra guckt, wie gesagt, gute Freundin, kennt er schon sehr lange. Ich glaube, er hat sie ganz gern und ich glaube, er ist auch froh, wenn sie dabei ist, auch wenn sie ihren eigenen Kopf manchmal hat oder sich über Dinge Sorgen macht, wo Ethan sich noch gar keine Sorgen drüber macht. Und ich glaube, die beiden verstehen sich schon ganz gut und Ethan, der immer auf Abenteuern ist, immer unterwegs ist. Ich glaube, es tut ihm auch gut, wenn er dann mal Lyra wieder trifft, die vielleicht auch ein bisschen anders ihn auf Trab hält. Aber Ethan, wo willst du denn anfangen, ihn zu suchen? Das ist doch kompletter Irrsinn. Er wurde monatelang nicht mehr gesehen. Aber ich muss ihn einfach treffen. Ich werde ihn schon finden. Ach, das ist so typisch du, Ethan. Wenn du dir einmal etwas in den Kopf gesetzt hast, kann dich niemand mehr umstimmen. Das heute war echt toll. Aber dieser Tag hat mich auch richtig müde gemacht. Auf deine Reise Ruhe zu finden, kann ich dich nicht begleiten. Ich hatte genug Abenteuer für die nächste Zeit. Und wenn man mit dir reist, dann kann man den Abenteuer nicht lange aus dem Weg gehen. Das verstehe ich, Lyra. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Bleib nicht zu lang weg, Ethan. Ich freue mich immer, dich zu treffen. Aber ich gehe dann mal nach Hause, ja? Kommst du, Mary? Tschüss. Tschüsschen. Es klingt vielleicht total doof, aber ich habe sehr viel Spaß an der am letzten Teil dieses Hörspiels gehabt, wo sie auch wieder mit Meryl zusammenfindet und eigentlich sagt, das war ein schönes Abenteuer, aber jetzt ist es auch gut und jetzt können wir auch wieder nach Hause gehen, so, und sich so ein bisschen von Ethan verabschiedet, aber eigentlich ist irgendwie alles gut gegangen, trotz des ganzen Chaos. Und ja, ich glaube, dieses Meryl und sie sind wieder zusammen und dann geht es jetzt irgendwie los ins neue Abenteuer, auch wenn sie sagt, sie geht nach Hause. Es wahrscheinlich passiert ja auch irgendwas wieder und sie findet irgendwas. Also genau, es kamen dann ja zum zweiten Teil auch viele neue Charaktere dazu. Zum anderen halt Kurt, Lyra. Und da geht man dann natürlich erstmal ran, okay, wer sind diese Charaktere? Was haben diese Charaktere für Charaktereigenschaften? Das heißt, erstmal wieder PokeWiki durchgeguckt, so ein bisschen Material angeschaut, was Dominik geschickt hat. Irgendwelche Ausschnitte aus Let's Plays von irgendwelchen Spielen, wo Kurt halt unter anderem vorkommt. Und dann entwickelt man natürlich auch selber in seinem Kopf so ein bisschen so ein Gefühl für den Charakter. Wie stellt man sich diesen Charakter vor? Kurt ist eigentlich so ein etwas schrulligerer, netterer, älterer Herr, der einfach so ein bisschen zerstreut ist. Er kann sich nach wie vor nicht merken, dass Ethan, also nicht Clarin genannt werden möchte. Das hat er bis zum Ende des Hörspiels noch nicht begriffen und kann sich das nicht merken. Vielleicht möchte er es sich auch einfach nicht merken. Einfach so ein netter, alter Opa-Charakter im Grunde. Man denkt so, ja, der ist sympathisch, der will einem nur das Beste, der hilft einem. Der hat halt einfach nur... Ja, der ist genau wie Lyra halt einfach ein sehr, sehr positiver Charakter in seinem Wesen. Also, du musst wissen, Clarin... Meine Familie hat damals die Pokéballschmiedekunst nach Johto gebracht und dadurch standen wir im regen Austausch mit Schmieden aus anderen Regionen. Einer dieser Schmiede brachte meinem Ur-Ur-Ur-Urgroßvater als Dank für die gemeinsame Arbeit einen Pokéball mit, der angeblich vom größten Pokéballschmied stammt, den es je gegeben hat. In meiner Familie erzählt man sich, dass von dem Punkt an, wo er den Pokéball besaß, er in der Lage war, den Wächter zu beschwören. Also die Skriptarbeit zum zweiten Teil war halt alleine halt schon dadurch, dass halt die Struktur anders war, eine ganz andere. Beim ersten Teil haben wir halt geguckt, okay, wir haben halt diesen Anfangspart, den großen Hauptteil, also der ja eigentlich die Story ist, und dann halt diesen Endteil. Das heißt, es waren halt drei Parts. Bei dem zweiten Teil sind wir ganz anders rangegangen. Wir haben halt einmal eine Zeitachse gehabt auf der linken Seite der Excel-Tabelle sozusagen mit Ethans Storyline und einmal eine Excel-Tabelle mit Giovannis Vergangenheits-Storyline sozusagen. Und dann gibt es ja noch sozusagen die Berührungspunkte, wo Ethan und Giovanni aufeinandertreffen, aber das ist ja theoretisch auch alles in Ethans Storyline, auch wenn es halt trotzdem in der Vergangenheit spielt. Also das heißt, man hat halt ganz anders aufgeteilt, hat sich dann überlegt, okay, die und die Szenen wollen wir haben, das brauchen wir. In der und der Reihenfolge wollen wir das halt einbauen und einschieben. Und dann geht man halt ran, okay, das ist mein Skript, meine Word-Datei. Und ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja Struktur. Ich habe dann bei Word diese tolle Kapitel-Einklapp-Funktion benutzt. Und mir dann halt die Kapitel, die ich halt gerade nicht brauchte, habe ich mir dann mal weggemacht. So. Wenn wir gerade halt an Ethan gearbeitet haben, habe ich Giovanni halt immer eingeklappt, weil das war halt dann in dem Moment erstmal so nicht relevant. Auch wenn sich halt die einzelnen Parts ja sozusagen immer auf den anderen Teil so ein bisschen bezogen haben. Wenn man zum Beispiel hat, okay, in der Giovanni-Storyline kommt halt Silver sozusagen das erste Mal vor, wird angeteased. Danach kommt dann halt der Part, wo Ethan auf Silver trifft, in der Ethan-Timeline. Dass das halt alles so ein bisschen aufeinander abgepasst war. Okay, in der Timeline passiert was, das hat zwar theoretisch keine Auswirkung auf den anderen Teil, aber es ist halt immer so ein bisschen so ein Spiel zwischen den beiden Zeitlinien gewesen, dass man da halt immer trotzdem den Bezug noch hat. Ohne einen Geldgeber wird er auf seinem Weg nicht weit kommen. Und wenn er seine Tochter retten will, muss er nach anderen Optionen Ausschau halten. Und wenn er in der Dunkelheit verzweifelt, sind wir es, die bereits dort auf ihn warten. Ja, Team Rocket an sich, ich fand die auch immer blöd. Warum müssen die immer alles kaputt machen? Es hätte so ein schöner Tag sein können, wenn Ash jetzt einfach hier weiter durch die Welt zieht mit Pikachu und die einfach neue Leute kennenlernen und coole Kämpfe machen und so. Und dann dachte ich immer, ach, Team Rocket ist schon wieder da, jetzt machen die hier schon wieder irgendeinen Scheiß. Genau, die Antagonisten in Pokémon fand ich immer klasse. Also als Kind, glaube ich, anders klasse als jetzt. Jetzt machen sie mir auch immer viel Spaß eigentlich. Und ich habe sogar vor ein paar Jahren mal Team Magma gecosplayt. Also die haben für mich einen Punkt in meinem Leben gehabt, dass sie doch so einen kleinen Herzenspunkt eingenommen haben. Genau, also die Antagonisten habe ich auch immer viel Spaß dran gehabt. Als Kind fand ich natürlich nur, oh, das sind die Bösen so. Ne? Aber jetzt gucke ich da auch ein bisschen anders drauf und habe da auch meine Freude dran. Na gut, das Beste an Antagonisten ist halt, sie sind böse. Das heißt, beziehungsweise sie selber empfinden dich ja nicht als böse. Ein Antagonist sieht sich selbst nicht als Antagonist, weil er ja selber denkt, dass das, was er da macht, richtig ist und gut ist, weil sonst würde er es ja nicht machen. Ja, irgendwo sind sie halt auch liebenswert dann. Ich mochte beispielsweise auch, natürlich ist die Geschichte hinter Mauzi ist natürlich herzzerreißend. Ich glaube, Team Rocket hat einfach so eine... Also die sind einfach so viel größer und so viel tiefgängiger, wie sie in der Welt verwoben sind und wie sie, glaube ich, auch sich in unser Bewusstsein irgendwie gekämpft haben. Also wenn wir uns die Pokémon-Serien und sowas, da ist Team Rocket ja nicht nur, also die sind ja ikonisch quasi, auch Jesse und James und so. Also es ist schon, glaube ich, viel, viel größer. Es geht ja keiner hin und sagt so, ich will jetzt böse sein, ich mache jetzt was, von dem ich weiß, dass es böse ist. Die denken ja meistens, okay, ne, Beispiel Giovanni, er denkt ja, er tut was Gutes und er denkt, er tut das Richtige. Es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, so, boah, ich bin jetzt böse, ich unterwerfe jetzt Pokémon, weil ich einfach ein schlechter Mensch sein will. Er denkt ja, dass er halt das Richtige damit tut, dass er halt, dass sein Weg der Richtige ist. Ja, lass mich da nochmal anknüpfen, weil ich nämlich auch eine ganz große Verbindung eigentlich zu Giovanni habe als Kind, weil ich fand den richtig gruselig. Also so im Anime siehst du ja meistens sein Gesicht nicht und er ist nur da in diesem dunklen Raum und die Farbgebung größtenteils rot und schwarz und so. Und das war wirklich so ein Charakter, der mir Angst gemacht hat. Und jetzt auch beim Einsprechen des Hörspiels dachte ich mir so, wenn ich jetzt in der Zeit zurückgehen würde und ich würde mich mit meinem 6-jährigen Ich unterhalten, dann würde das einerseits sagen, hey, voll cool, du machst da bei dem Hörspiel mit und ja, ist ja voll lustig und so. Aber warum bist denn du jetzt der Bösewicht? Warum sprichst du den Bösewicht? Hättest du nicht eine andere Rolle machen können? Und das so ein bisschen, da kam ich dann so, war ich auch so ein bisschen traurig, so, ja. Oh, ich glaube, gruselig, glaube ich, fand ich ihn schon immer so. Aber ich glaube, ich hatte nie richtig Angst vor Charakteren, sondern ich glaube, das liegt aber auch der Teil, ne, was ich ja meinte mit dieser Trainer- und Pokémon-Geschichte, man muss ja quasi sich nicht alleine gegen die Antagonisten in Pokémon stellen, sondern man hat ja immer seine tollen Pokémon-Freunde bei sich. Und dementsprechend ist irgendwie alles immer bezwingbar gewesen. Und deswegen glaube ich auch, dass Giovanni beeindruckend immer war. Aber ich glaube so, er konnte nie mit meinem Pokémon-Team mithalten. Muhaha. Ich muss den Bösewicht sprechen, aber irgendwie passt es halt auch. Bei dem Antagonisten hat man halt meistens ja mehr Zeit und mehr Motivation, halt dem eine gute Backstory zu geben und seine Motivation zu erklären, warum er halt diese Dinge tut, die man halt selber eventuell halt als böse oder als schlecht empfindet. Das heißt, der braucht halt, ein Antagonist braucht meistens mehr Zeit und mehr Aufwand. Aber es sind halt deswegen auch tendenziell die interessanteren Charaktere. Außerdem ist es immer cool, darüber schreiben zu können, wie Leute böse Dinge tun. Das macht einfach Spaß. Und friedigt so ein bisschen die sadistische Autorenader, die in mir steckt. Naja, also grundlegend ist mir halt aufgefallen, dass der Giovanni, so wie ich ihn verkörpere, halt ganz weit weg ist von dem Giovanni, wie er halt im Pokémon-Ding war. Ich habe am Anfang versucht, das irgendwie zu imitieren, habe dann aber gemerkt, dass das dann einfach nur unauthentisch wird und dass, wenn ich das ganze Hörspiel halt durchspielen will, dass Giovanni sich mir ein bisschen annähern muss, also dass ich die Rolle mehr für mich formen muss, weil, also... Ich bin kein Oscar-Schauspieler, wenn ich das wäre, hätte ich vielleicht Giovanni so nachspielen können. Aber deshalb habe ich ihn mir so ein bisschen angepasst. Und die Entwicklung, naja, dadurch, durch die ganzen Zeitreisen und durch die ganzen Switches und durch den zweiten Giovanni in der anderen Zeitlinie, der ist natürlich Baba. Also der zweite Giovanni, der scheint schon mal richtig strong zu sein. Aber ich mag seinen Drive. Ich mag, dass er so ein bisschen so ein Loner ist. Mir gefällt das, dass er sich zurückzieht, dass er die Isolation sucht, dass er erst über Sachen nachdenkt und dann pushen will. Mir gefällt das auch, dass man sieht, wie verletzt er von dem Ganzen ist. Weil seine Ziele, am Anfang die Ziele, die er postuliert, ganz in der ersten Szene da, als er im Restaurant mit den fremden Leuten spricht, wirkt er ja noch gar nicht mal so schlecht. Da hört sich ja alles so an, das ist vollkommen falsch, was Team Rocket macht und so kann man mit Pokémon nicht umgehen. Das muss dir mal jemand richtig zeigen. Es stellt sich ja erst so im Verlauf, stellt sich ja heraus, dass er sie nur als Werkzeuge sieht und eigentlich auch nichts Gutes mit denen vorhat. Deshalb, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll, dass er motiviert ist. Finde ich einerseits gut, aber die Ziele sind halt einfach falsch. Ich muss Ihnen beiden zustimmen. Es ist traurig, wie diese Menschen mit den Pokémon umgehen. In Pokémon steckt unfassbar viel Potenzial. Wenn diese Pokémon es wirklich darauf anlegen würden, könnten sie uns Menschen im Handumdrehen auslöschen. Ich meine, sehen Sie sich doch nur einmal an, was einige von Ihnen für Fähigkeiten haben. Meine Lieblingsszene wird immer die Szene im Restaurant sein, wo Giovanni und Athena sich das erste Mal treffen. Genauso wie die Szene, wo Athena rausfindet, wer Giovannis Mutter ist. Also im Grunde die Szene, wo der Karton runterfällt, kaputt geht und sie das Foto sieht. Ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Also eigentlich liebe ich alle Szenen mit Giovanni. Also meine liebste Szene, wo Giovanni mit dabei ist, fand ich tatsächlich die Umzugsszene beim Auspacken. Die fand ich tatsächlich cool. Also dann, als sie in die neue Wohnung kommen und Athena halt die Bilder findet und so ein bisschen da, das fand ich einfach von der Atmosphäre. Da war dein Musikbett, die Untermalung war cool und ich fand da, in der Szene hat wirklich alles gepasst, da war die Intensität irgendwie hoch. Und dann natürlich, ich hab's eben schon zu dir gesagt, immer wenn Kurt gesprochen hat, da hätte ich auch dahin schmelzen können. Also das war wirklich klasse, das habe ich gefeiert. Es gibt sehr viele schöne Momente, gerade halt auch bei Giovanni, weil es da halt sehr viel Weiterentwicklung in seiner Story gibt. Man hat halt am Anfang den Punkt, wo er Athena kennenlernt, man hat den Punkt, wo Athena halt über ihn erfährt, wer er ist, und man hat natürlich dann nochmal die Stelle, wo Athena sagt, okay, es ist mir egal, wer du bist, ich unterstütze dich trotzdem. Das ist jetzt nämlich eine sehr, sehr gute Frage, wie ist Giovannis Sicht auf seine Frau und seinen Sohn? Weil, als ich das gehört habe im Hörspiel, als ich mir das angehört habe, dachte ich mir ganz oft, sag mal, hasst der eigentlich seinen Sohn? Weil ich das teilweise, es gibt diese eine Szene relativ am Ende, da sind alle drei im Restaurant und Silber kommt die ganze Zeit an und ist so, ja, aber Papa, ich bin doch auch immer da. Und er so, Und da dachte ich mir, okay, emotional damage 100 von 100, jetzt hast du deinem Sohn aber mal richtig gerade eine reingedrückt. Weil Silber scheint ziemlich fixiert auf seinen Vater zu sein, scheint auch viel in die Fußstapfen von ihm treten zu wollen. Was ich komisch finde bei Athena ist, dass sie ja am Anfang, also ich habe den Switch nicht so ganz verstanden, wann sie dazu gekommen ist, Giovanni so sehr zu unterstützen. Also Giovannis Story zu schreiben, also mit Athena und, ja, wir nennen sie Athena und nicht Athena und Silber wird immer Silber bleiben. Das stand auch bis zum Ende so im Skript drin. Dominik kam dann so am Ende an, so, ja, nein, wir haben die Namen jetzt alle auf Deutsch, wir ändern das jetzt auf Silber. Und ich habe sehr, sehr dafür gekämpft, dass er Silber bleibt, aber Dominik wollte das nicht. Es stand wirklich bis zum Ende, stand da in meinem Skript immer Silber drin. Und ich habe von Athena auch immer irgendwie als Athena gesprochen. Die Story-Dynamik zwischen Giovanni und Athena ne, ist natürlich eine ganz besondere, weil die lernen sich kennen, wissen da aber noch nicht so genau, okay, wo steht der jeweils andere. Athena weiß noch nicht, dass Giovanni mit Team Rocket in Kontakt steht und da seine Bindungen hat. Das weiß sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dadurch, dass die beiden sich halt auf neutraler Ebene kennenlernen, ist das halt eine ganz andere Basis, als wenn sie jetzt hingekommen wäre und er wäre halt schon so der Typ von Team Rocket gewesen. Ich denke mal, dann hätte sie sich auch gar nicht erst in ihn verliebt, weil sie ja, Athena ist halt schon sehr toxisch verliebt. Sie würde halt alles für ihn tun, weil sie liebt ihn und sie geht halt grundsätzlich davon aus, dass das, was er tut, das Richtige ist und unterstützt ihn halt in seinem Tun auch sehr stark. Also das ist krass, dass sie dann doch so hinter ihm steht und dass sie dann gemeinsam mit ihrem böse Welt geht unter Lachen am Tisch sitzen und sagen, wir haben alle Karten in der Hand, wir machen bald alle unser Eigentum und so. Also das ist krass. Und deshalb glaube ich, dass Giovanni, ich weiß nicht warum, ich glaube, sein Sohn, zumindest so wie ich das empfinde, interessiert ihn sein Sohn gar nicht so sehr. Also irgendwie ist er da zu sehr mit sich selbst und zu sehr mit seinen eigenen Gedanken konfrontiert, als dass er da irgendwie Zeit und Emotionen investieren könnte. Und Athena andererseits ist halt so an seiner Seite, also stärkt ihm halt den Rücken. Ich glaube, für Athena empfindet er schon viel Liebe. Es gab ja auch die eine Szene, wo er explizit sagt, oh Athena, ich liebe dich und so. Das war, also die sind schon süß zusammen. Es ist, eine wunderschöne Liebesgeschichte. Es ist einfach, ich habe einfach so viel Spaß daran gehabt, diese toxische Beziehung zu schreiben. Man könnte denken, ich bin ein kranker Sadist. Ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern gewesen. Hier haben wir uns kennengelernt und seitdem hast du so viel erreicht, mein Liebster. Du hast recht. Das ist schon eine ganze Weile her. Hier hat unsere gemeinsame Reise begonnen und ohne dich wäre ich sicher nicht so weit gekommen. Danke, dass du immer an meiner Seite bist. Und was ist mit mir? Ich bin auch immer an deiner Seite. Ach. Ja, mein Sohn. Du wirst irgendwann ein genauso starker Trainer wie dein Vater. Du wirst lernen, mit starker Hand und ohne Gnade deine Pokémon und Untergebenen zu führen. Ja, also Hörspiel ist natürlich schon immer was anderes. Also wenn du einen Nachrichtentext einfach nur einsprechen willst oder eine Werbung. Ich finde, Werbung ist immer relativ dankbar. Weil da bringst du einfach ein bisschen Begeisterung, bringst ein bisschen Pep und schon ist alles gut. Bei einem Hörspiel musst du natürlich viele, viele Facetten abdecken. Und du weißt halt auch wirklich nicht, wie dein Gegenpart die Szene dann spielt. Vor allem, wenn du es halt wirklich nicht gehört hast. Das fand ich auch relativ am Anfang. Erste oder zweite Szene, ich glaube, es ist die ganz erste, hat nämlich meine Mitsprecherin, also die Sprecherin von Athena, wir hatten dann so ein bisschen so ein Flirty-Act dabei. Und sie ist wirklich hart reingegangen und ich war eher so ein bisschen defensiv. Und das war dann im Nachhinein, als ich es gehört habe, hätte ich mir gedacht, dass ich auch mehr auf sie eingegangen wäre, weil das war von mir relativ undankbar ihr gegenüber, weil sie hat es halt eigentlich ganz gut gespielt, aber ich habe halt zu wenig gemacht, als man eigentlich erwarten würde. Ich hätte mehr machen müssen, um ihr sozusagen, damit es besser passen kann. Also natürlich habe ich mich dann während des Schreibprozesses auch total schon darauf gefreut, irgendwann dann das fertige Hörspiel hören zu können. Und ich war dann auch total glücklich, als Dominik dann gesagt hat, okay, dann und dann kommt das raus. Und ich habe mir das im Kalender eingetragen. Und dann ist das rausgekommen. Und ich musste arbeiten. Das heißt, ich konnte es erst nach der Arbeit hören. Und dann habe ich mich nach der Arbeit hingesetzt, habe das Hörspiel gehört. Und im Grunde, was mir am besten gefallen hat, ist natürlich der Sprecher von Giovanni. Ich glaube, das werden alle mir nachempfinden können, die das Hörspiel gehört haben. Der Sprecher von Giovanni ist halt on point, der ist super. Ich liebe Giovanni dadurch nur noch mehr. Wir brauchen mehr Giovanni-Liebe. Aber ich finde auch, dass alle anderen Sprecher super gecastet sind. Also ich liebe Hörspiele schon immer und als du dich dementsprechend bei mir gemeldet hast, ob ich nicht irgendwo mitsprechen wollte, war ich erstmal sofort so, ja, ich möchte irgendwas sprechen. Und dann kam die Antwort des Pokémon und dann war ich nochmal so, wie, ich darf irgendwas in einem Pokémon-Universum sprechen, wie cool ist das denn bitte? Und dann kamst du und meintest, ich darf Lyra sprechen und dann war ja so, oh, ich will das unbedingt, aber ich habe mich auch nicht so ganz getraut. Also ich war nervös, aber gleichzeitig wollte ich das auch unbedingt machen. Ja, also das ganze Thema mit dem Sprechen hat für mich angefangen, als ich war noch in Hamburg, habe dort als Eventmanager am E-Sport gearbeitet und habe aber festgestellt, dass mich das einfach nicht happy macht. Und dann habe ich den Job gekündigt, ohne irgendwas anderes zu haben und habe erstmal überlegt, was ich machen will. Und ich fand das schon immer ganz cool, eigentlich so diese Vorstellung mal vielleicht irgendwas. Früher ging es bei mir beim Sprechen eigentlich nur um Synchronisation. So mit Hörbuch, Hörspiel hatte ich mich gar nicht befasst. Aber ich wusste, da gibt es wohl irgendwie was, da kann man das vielleicht lernen. Wobei ich auch nicht wusste, ich dachte, ich hätte eine klare Aussprache. Ich habe dann erst gelernt, dass es einen Unterschied zwischen normalem Deutsch und Bühnenhochdeutsch gibt. Und das war dann so der Beginn, wo ich mir dachte, okay, vielleicht sollte ich das tun, vielleicht sollte ich das nicht tun. Habe mich dann aber doch dafür entschieden, dass ich halt diese Ausbildung mache. Das habe ich dann in München gemacht, an der Deutschen Pop. und habe da einiges gelernt und halt auch Kontakt bekommen zu den anderen Genres. Also als erstes habe ich mir natürlich so erstmal angeguckt, was ist denn Lyras Aufgabe in dieser Szene? Wer ist sie denn? Also nicht nur als Charakter, sondern wer ist sie denn so in Relation zu Ethan, mit dem sie ja eben die Hauptinteraktion hatte. Und ich glaube, mir hat das ganz viel geholfen, darüber nachzudenken, dass das zwei Menschen sind, die sich eigentlich wirklich gern haben, die sich schon lange nicht gesehen haben, aber eigentlich auch eine tolle Verbindung zueinander haben. Und ich glaube, das war so ein wichtiger Punkt, dass ich immer so diese Freundschaft im Kopf hatte. Und wie habe ich mich vorbereitet, auf Lyra zu sprechen? Ich glaube, ich habe vor allen Dingen eben ganz viel darüber nachgedacht, dass das ein Mensch ist, die irgendwie gute Dinge möchte im Leben. Und mit Meryl immer an der Seite eigentlich so unterwegs ist und ja auch startet, um sich neue Pokebälle und so zu holen. Und ich glaube, sie ist ein lieber Mensch, aber auch ein sehr starker Mensch. Und ich glaube, mit Selbstbewusstsein, aber mit ganz viel Herz. Das war so mein Ziel. Also beim Hörspiel, glaube ich, ist es unglaublich schwer, irgendwie alle Emotionen und alle Aktionen, die auch dein Charakter in dem Moment eigentlich macht, nur in die Stimme zu legen. Und ich habe das gemerkt, als ich Aufnahmen gemacht habe. Ich habe zum Beispiel dabei neben halt rumgehampelt oder irgendwelche Grimassen gezogen, halt Mimik, Gestik benutzt. Aber beim Sprechen ist das ja im Endeffekt nicht auf der Aufnahme drauf, was meine Mimik und Gestik ist, sondern wirklich nur meine Stimme. Und da habe ich dann auch mitbekommen, dass ich mir angehört habe, so, hört man denn jetzt, dass ich nervös bin oder aufgeregt oder all diese Dinge, die sonst mein Körper vielleicht auch mit beschreiben würde. Und ich glaube, das war schwer, aber das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Die Sache ist halt, es gibt erstens viele, viele talentierte Leute da draußen, die viel, viel Zeit und viel Drive und viel Energie da reinstecken und sich hier und da bewerben, gute Kontakte haben, gutes Vitamin B und so natürlich an die ganzen tollen Jobs rankommen. Dann andererseits gibt es auch sehr, sehr viele schlechte Sprecher, die einfach nur, weil sie irgendwen kennen, halt auch irgendwas sprechen. Und letztendlich muss man halt voll dahinter sein und das bin ich nicht genug, um da jetzt auch wirklich demnächst hier irgendwie was Größeres einsprechen zu können. Also das wäre vielleicht schon eine erste Ansicht von mir, dass Kunst und die Kunstwelt bzw. der Kunstmarkt wirklich zwei sehr weit entfernte Sachen sind, die sich nur gegenseitig ein paar Sachen zuspielen. Also ich glaube, in der Kunst gibt es viele Sachen, die nicht sonderlich kunstvoll sind und die auch mir ein ziemlich großes Unverständnis hervorrufen. Und dementsprechend ist auch mein Verhältnis zum Kunstmarkt ganz allgemein und zu diesem Klima und Klientel und sagen wir mal so der erfolgreichen modernen Kunst so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, ich selbst, also zumindest ist das vielleicht auch auf einen Anspruch an mich selbst so erwachsen, dass ich an die Kunst halt so den Standard des Kunstvollen auch stelle. Aber die andere Sache ist halt, wenn wir jetzt nochmal so aufs Handwerkszeug zurückblicken, habe ich halt während dieser Ausbildung, die ging anderthalb Jahre lang, also drei Semester, habe ich halt einfach viel über Schauspiel an sich, so welche Sachen ich gerne verkörpere, und auch natürlich über das ganz normale Handwerkszeug, angefangen bei Atemtechniken bis hin zu Sprechübungen und so weiter. Darüber habe ich schon sehr, sehr viel gelernt. Ich bin auch ein sehr großer Hieronymus Bosch-Fan. Also halt Künstler, die Welten erschaffen, die nicht von dieser Welt sind. Also die wirklich nur in der Fantasie vorkommen, aber die trotzdem so real sind, wie etwas nur real sein kann, finde ich. Also das sind so Sachen, die mich wahnsinnig inspirieren, dass Dinge aus Gehirnen herauskommen, die absolut originell und witzig und außerirdisch sind. Wenn man jetzt zum Beispiel an Hieronymus Bosch denkt, der einen die Sprache verschlägt mit seinen verrückten Kreaturen und den gewalttätigen und obszönen Szenen und diesen komischen Kontrast zwischen absoluten Horror und Schrecken und absoluten Wahnsinn und Witz einfach auch. Diese absolute Wucht, die da auf so eine Leinwand gebannt wird und diese Dichte von all diesen Dingen. Ich glaube, das ist etwas, was ich sehr gern mal erreichen möchte, dass wirklich ein Gemälde so ist, dass man es in 100 Quadrate schneiden könnte und jedes dieser Quadrate ein Gemälde für sich selbst ist. Also das ist etwas, woran ich immer mich gerne messen würde. Boah, wenn ich könnte, welche Rolle würde ich mir raussuchen, wenn ich die freie Wahl hätte? Also ich würde halt einfach gerne irgendeine Netflix-Serie, weiß ich nicht, ich würde irgend so einen abgefuckten Penner so gerne sprechen. Irgendwie so ein Charakter, weiß ich nicht, so mit 40, einfach so ein abgefuckter Typ, so ein Trucker, keine Ahnung, sowas. Das wäre so meine Traumrolle. Der dann einfach so aussteigt, ey, Baby, hast du noch einen Kaffee? So, darauf hätte ich Bock, das würde voll Spaß machen. Der Cliffhanger am Ende, der hat mich natürlich sehr gehuckt und ich war, jetzt will ich eigentlich noch weiterhören, warum ist es denn jetzt schon zu Ende? Und ich freue mich richtig auf die neue Episode und ich hoffe natürlich, dass Ethan da seine Antworten findet, die er die ganze Zeit sich erhofft zu finden und da er ihr Abenteuer so schön anzieht, wie auch Lyra immer schön sagt, denke ich, wird es nicht so ohne weiteres passieren, sondern er wird dann noch sich wieder in was Neues reinstürzen und hoffentlich geht natürlich alles gut aus. Okay, Dominik hat gesagt, ich darf als Letztes jetzt noch spoilern und Teaser aussprechen. Also gut, ich erzähle euch kurz die Story von Teil 3. Nein, Spaß. Also in Teil 3 begeben wir uns natürlich weiterhin auf Ethans Reise. Wir begleiten ihn. Er ist jetzt auf dem Weg, Rot zu finden. Das ist seine Intention am Ende von Teil 2. Er hat sich halt ein neues Abenteuer gesucht, eine neue Herausforderung, weil Rot ist seit Ewigkeiten verschollen. Niemand weiß so genau, was mit dem passiert ist. Aber Ethan hat sich vorgenommen, okay, ich finde heraus, was passiert ist. Ich finde Rot. Oh, also wenn Lyra nochmal zurückkommen könnte, das würde mir natürlich sehr, sehr viel Spaß machen. Und ich würde mich sehr darauf freuen. Sowohl, weil ich eben dann nochmal sprechen kann, aber auch, weil ich Lyra einfach sehr, sehr toll finde und glaube, sie hat einen großen Platz in diesen Hörspielen verdient. Und ich denke, sie sagt ja, sie hält sich eher so von Abenteuern fern, aber ich glaube, sie würde genau wieder reinstarten. Und wer weiß, ob sie wieder Ethan treffen würde. Wahrscheinlich würde sie nicht die gesamte Strecke mit Ethan haben, aber ich nehme an, sie würde bestimmt im richtigen Moment dann doch wieder auftauchen, um was auch immer zu machen. Vielleicht rettet sie ja sogar den Tag. Okay, zwei Sachen. Ich fände zwei Sachen cool. Die erste Sache fände ich cool, wenn im normalen, also in der normalen Zeitlinie, wenn einiges an Zeit vergehen würde und Giovanni dann nochmal auftaucht und richtig für Furore sorgt. Irgendwie, keine Ahnung, dass es richtig hart zur Sache geht mit, was weiß ich, Bränden, Explosionen, Terror, Angst, Krieg, Zerstörung, whatever. Also, dass er nochmal richtig hart kommt, aber dann ein für alle Mal irgendwie auf den Sack kriegt und na, obwohl, ist schon cooler, dass er dann nochmal verliert, dass er dann wieder vom Champ irgendwie geschlagen wird und dass er dann einfach wieder im Untergrund ist, dass er, Giovanni bleibt einfach für immer und ewig im Untergrund und kommt alle 10 Jahre mal wieder und sagt Hallo. Oh, ich glaube, ich würde sehr gerne eine Szene spielen mit, wo sie quasi nur mit Meryl unterwegs ist und vielleicht schleicht sie sich irgendwo auch an oder hat ihre kleine Mission. Und ich glaube, mir würde es sehr viel Spaß machen, wie Lyra mit Meryl interagiert. Also ich glaube, ich habe so oft schon gesagt, dass ich diese Freundschaft zwischen Pokémon und Trainern toll finde. Und ich glaube, das würde mir sehr viel Spaß machen, da nochmal so einen Fokus drauf zu setzen, dieses besondere Band, was die ganzen Trainer zu ihren Pokémon haben. Und die zweite Sache, die ich aber lustig fände, wäre mal, es scheint ja ein erfolgreicheres Ich von ihm zu geben. Mich würde wirklich mal interessieren, was in dieser anderen Zeitachse, ich stelle mir so ein bisschen, also der Titel der Geschichte, die ich mir da jetzt so vorstelle, ist Hilferuf aus einer anderen Zeit. Das wäre so der Titel und darauf würde ich, glaube ich, halt so ein bisschen so eine Side-Story halt aufbauen. Wie sieht es eigentlich da aus, wo Giovanni anscheinend so ein übermächtiger Baba zu sein scheint? Also das fände ich auch spannend, das einfach mal zu sehen. Vielleicht halt so eine dunkle, düstere Welt von Team Rocket übernommen mit nur gefesselten und eingekerkerten Pokémon. keine Ahnung, die werden nicht mehr an Pokebällen gehalten, sondern an irgendwelchen Ketten oder so. Das ist, ich weiß auch nicht, das geht sicher nicht mehr in die Richtung, was irgendwer hören will. Aber dann kommt ja der Champ, so Hilferuf aus einer anderen Zeit, und dann kommt der Champ und befreit alle und sorgt da auch wieder für Recht und Ordnung. Dass Giovanni nicht mehr vorkommt, ist alles alleine Dominiks Schuld. Also wenn ihr da Beschwerden habt, alles an Dominik richten. Wir wollen alle diese Giovanni-Serie, ne, mit mehr Giovanni-Stories. Also Dominik, streng dein Hirn an und überleg dir da mal was. Ich schreibe das auch, gar kein Problem. Nein, was ich mir natürlich für Teil 3 wünsche, ist logischerweise wieder eine gute Story, von der ich weiß, dass wir sie haben. Am Ende ist Teil 3 ja so ein Fazit aus Teil 1 und Teil 2. Wir haben Charaktere aus Teil 1 und Teil 2, die sich alle in Teil 3 zu so einem Schluss, zu so einem Gesamtkonzept zusammenfügen. Das heißt, wir haben natürlich auch Thematiken aus Teil 1 und Teil 2, die in dem dritten Teil auftauchen werden. Denn für den aufmerksamen Hörer, dem ist vielleicht schon aufgefallen, wir hatten in Teil 1 Arceus bzw. die Inkognito, die Ethan an einen anderen Ort gebracht haben. Wir hatten in Teil 2 Celebi, was Ethan an einen anderen Ort und in eine andere Zeit gebracht hat. Ja, und was in Teil 3 mit Ethan passieren wird, das erfahrt ihr in Teil 3. Aber es geht ungefähr in die gleiche Richtung wie Teil 1 und Teil 2. Boah, am coolsten fände ich, wenn es halt möglichst viele so kleine Referenzen an irgendwas gäbe, was man halt so kennt aus den ganz alten Kanto-Regionen. Sowohl an Anime als auch irgendwie halt an die Spiele, wenn da irgendwie vielleicht Charaktere eingebaut werden könnten, die man halt irgendwie kennt. Das fände ich cool. Einfach wenn voll die Nostalgiekeule nochmal ausgepackt wird und einmal ordentlich geschwungen. Das fände ich lustig. Gefühlswelt in Teil 3 in ein paar wenigen Worten. Wir haben sehr viel Verzweiflung und natürlich, wie sollte es anders sein, Selbstzweifel. Also beim dritten Bild ist ja auch so ein bisschen dieses Machtvolle, dieser, ich will jetzt nicht sagen Erdrückende, aber so dieses Ehrfurchtgebietende. Solche Sachen kommen dann meistens wirklich erst, wenn man das Gemälde dann wirklich macht. Meine einzige Vorstellung ist halt so, dass das Bild auch wirklich das ausstrahlt, was es in seinem Innersten sein soll, nämlich dieser Ausdruck von Macht. Okay, letzte gemütliche, kuschelige Worte. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge vielleicht gerade hört, wann ihr dieses schöne Interview genießt, aber stellt euch vor, es ist einfach ein toller, warmer Sommertag. Ihr chillt auf einer Parkbank mit eurem Gelatini und genau so könnte das Leben enden. Genau, also zum Abschluss kann ich natürlich allen Hörern und Hörerinnen dieses tollen Podcastes nur eine schöne Zeit mit weiteren Podcast-Episoden und bald dann irgendwann in ferner Zukunft dem dritten Teil des Hörspiels wünschen. Ne, das ist halt wieder so eine Sache, okay, Dominik macht da halt super, super viel, dass dieses Hörspiel halt einfach super professionell und super gut wird. Und er steckt da halt sehr, sehr viel von seiner Zeit, seiner Leidenschaft und einfach von seinem ganzen Selbst rein. Also dieses ganze Hörspiel ist halt einfach wirklich so, einfach so viel von Dominik selber, was man da drin irgendwie so wiedererkennt, wenn man halt weiß, worauf man halt achten muss. Das ist einfach super toll. Das macht einfach super viel Spaß. Als Abschluss möchte ich sagen, genießt den Frühling und wenn gerade Frühling ist, hier ist gerade Frühling, geht raus und lasst euch inspirieren. Genießt die Welt und nehmt sie in euch auf und macht Kunst daraus. Danke, dass ihr alle euch das angehört habt. Ich hatte ganz viel Spaß, es zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß, das alles euch anzuhören. Und Lyra geht ganz lieb und freundlich durch die Welt. Und ich glaube, das kann unsere Welt ganz gut gebrauchen. Also vielleicht könnt ihr euch ein bisschen was abgucken davon. Einfach nett und mit gutem Herzen durch die Welt zu gehen.